Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency, der Sendung rund um Netlabels, und zwar hier auf Byte.fm. Genau. Auch diesmal wieder neue und freie Musik aus dem Netz mit Christian Grasser am Mikrofon. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's mit A Blessed House. Das sind zwei MCs aus Leeds, England, und zwar mit dem Track Debt Collector. I knock on doors of what was yours and often more. Even if your house is locked like drawers, I'm entering at four. You best have my cash or I'm empty in your flat. I take your microwave in replacement for tax. Your TV, fax and phone, leave you on your jacks. I'll even free the cheese from the rats creeping on the mats. I'm not thieving, relax, it's just my occupation. I pull the plug when you're playing your PlayStation. Take the moss in your basement, the wok in your basin. Take the clock as I'm pacing, neighbours watch as I'm raiding. The lots on the paving, eat your shallots and your raisin. Take the pot that you're blazing, pop the spots you're displaying. If it's hot, I'm still taking, happy to accept your decks. Only here collecting debts, even take neglected pets. Take your Gucci specs, and don't do it with respect. Take your cleaning goods, your broom and hoover once you've swept. Call me the debt collector, or call me the bailiff. The devil's advocate, whose occupation is to take shit. Take shit, take shit, take shit, take shit, take shit. So you best pay quick. I take the biscuit, often on some sick shit. I'll even take the crutches from a little girl with rickets. Take out your slip disc just to make a quick quid. The bracelet, you think I missed it? Give it up. Then I strip it from your kid's wrist and make you bottle what your dick's pissed. Even take your text predictive just for kicks. It's my everyday life, I just take what I like. Even tape up your wife and make her stay by my side. Take your days, take your nights, take the blades from your knives. Take the shade, take the light, take the pages you write. And I just say it's alright, it's just my job description. Take the pot you're pissing, half your crockery is missing. Never stopping blitzing, all these houses for goods. And if you're bitching, I'll take your trousers and hoods. Your socks and your shoes, you're just watching confused. Take the baby and the cot, grab the lot and make a move. Call me the debt collector, or call me the bailiff. The devil's advocate, whose occupation is to take shit. Take shit, take shit, take shit, take shit, take shit. So you best pay quick. Call me the debt collector, or call me the bailiff. The devil's advocate, whose occupation is to take shit. Take shit, take shit, take shit, take shit, take shit. So you best pay quick. Blessed House waren das, beziehungsweise Guest House und Bips, so nennen sich die zwei MCs, die dahinter stecken. Seit 5 Jahren machen die beiden als Blessed House Musik und ihre aktuelle EP Holy Residence erschien kürzlich bei dem ungarischen Netlabel Buddha Beats. Von einem britischen Duo nun zu einem französischen. Die beiden Dub- und Jungle-Künstler G2 und Fingone nennen sich zusammen iMassive und haben als Duett ihr erstes Album veröffentlicht. Fire heißt es, erschien bei dem französischen Netlabel Fresh Pop Records und bedient sich an orientalischen Sounds. Die werden dann mit Dub- und Jungle-Elementen verbunden. Das Ergebnis klingt dann in etwa so: Tonio Dub. Oh, Antonio Dub von iMassive aus Frankreich. Zu finden ist das komplette Album des Duos bei Freshpop Records, die mittlerweile 33. Release des französischen Netlabels. Wir bleiben bei dubbigen Klängen. Orientalische Elemente werden nun jedoch durch alte 8-Bit-Sounds und Filmzitate ersetzt. Gameboy Dub meets Dr. Strangelove. Diese Mischung klingt genauso verrückt wie der Künstler selbst. Wagga Wagga, hier mit dem Stück Cloud Chop. Planes to attack your country. Well, let me finish, Dimitri. Well, listen, how do you think I feel about it? Can you imagine how I feel about it, Dimitri? Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Wagga Wagga mit Cloud Chop. Der britische Dub-Musiker hat sich da an dem Film Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb bedient. Und zwar eines der lustigsten Stücke aus dem Film, wo der amerikanische Präsident dem russischen Premier leider mitteilen muss, dass einer seiner Offiziere aus Versehen einen Nuklearschlag auf Russland verübt hat. Shit happens sozusagen. Sehr schönes Stück, finde ich. Zu finden ist das Ganze auf der aktuellen Label-Compilation aus dem Hause Acroplane. Links findet ihr wie immer im Byte-FM-Blog. Die künstlichen Töne aus dem Computer werden nun noch präsenter. Der computergenerierte Musik hat sich nämlich das Netlabel Disboot verschrieben. Ihre Debüt-Release ist eine Compilation, die soll so ein bisschen in die musikalische Farbe des Labels einführen. Als repräsentativ hat sich dabei besonders der folgende Künstler herausgestellt. Pauk mit My First Computer. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Okay, guys, we've had a problem here. Thank you. War das mit My First Computer, erschienen ist das Stück auf der Debüt-Release des Netlabels Disboot. Lost and Found heißt die Compilation. Wir bleiben immer noch bei elektronisch generierten Sounds und auch bei alten 8-Bit-Klängen. Und zwar folgt nun einer der Stars der Chiptune-Szene, der Norweger Alexander Støver, einigen vielleicht besser bekannt als Binärpilot. Eine seiner vielen Veröffentlichungen heißt You Can't Stop the Funk. Daraus hören wir nun den Opener, Band. To keep it on the ground, you know you want to. to metal, you redefined. Yeah, you abuse the travel. You make me get down. You keep it on the ground, and you know you want to grow. But yeah, you made your sound. You make love to metal, you redefined. Yeah, you abuse the travel. You make me get down. You keep it on the ground, and you know you want to grow. Binärpilot mit Bent. Die komplette Diskografie des Norwegers gibt's übrigens legal und kostenlos auf seiner Webseite. Den eben gehörten Song könnt ihr aber auch bei der Musikplattform Jamendo finden. Links wie immer im Byte FM Blog. Nun wird es melancholisch und auch etwas analoger im Sound, auch wenn Elektronisches immer noch im Vordergrund steht. Experimental Electronica nennen AM Architect ihre Musik. Dabei geht es ja bei dem texanischen Duo rein instrumental zu. Upon heißt der folgende Track und der stammt von ihrem aktuellen Album The Road to the Sun. Hi. Eben gehört Zeta Booth mit dem Stück First Little Bridges hier im Morgan Greenwood Remix. Schöner Electronica Shoegaze Gewusel aus Kanada. Morgan Greenwood ist übrigens ein Drittel von Zeta Booth. Ihre EP Tap Track erschien bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds. Und ich finde ja, das ist ja definitiv eins der Highlights des Netlabels bisher. Ebenfalls ein Highlight ist die nächste Band, We vs. Death aus den Niederlanden. Die haben sich zusammen mit ihrem Label Beep Beep Back Up the Track was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar arbeitet Beep Beep als erstes Label überhaupt direkt und offiziell mit einem BitTorrent-Client zusammen, Mininova. Kennen sicherlich einige von euch. BitTorrent funktioniert in etwa so wie das alte Napster und genauso unbeliebt sind diese Dienste natürlich in der Musikindustrie, denn mit BitTorrent ist das Kopieren und Tauschen von Musik kinderleicht und vor allem sehr kostengünstig und schnell. Und genau das macht sich jetzt das Label zugute. Die Musik darf man bei Mininova frei herunterladen und wenn man über einen Werbebanner dort die CD bestellt, dann gibt's sogar noch 20% Rabatt als Dankeschön für das Verteilen der Musik in der Tauschbörse sozusagen. Ein sehr interessantes Experiment. Die erste Band, die so vermarktet wird, ist wie gesagt We vs. Death und das Album, das auf diesem Weg vertrieben wird, heißt A Black House, A Colored Home. Und genau daraus hören wir nun den Song Golden Medals. Hanging from the roof. Nach all den tiefen und doch eher, ja, andächtigen Songs folgt jetzt auch mal wieder ein lockerer Popsong, What Am I Supposed to Do von Daniel Miller, der sich in diesem Song die Frage stellt, was man eigentlich machen soll, beziehungsweise wie man sich verhalten soll, wenn es einem einfach gut geht. Denn das kommt wohl eher selten vor und ja, da kann man sich schon mal überfordert fühlen von diesem positiven Gemütszustand, so Daniel Miller. What am I supposed to do now that I'm happy? I don't know what to write about when I am not sad. What am I gonna dream about when all my dreams come true? What am I supposed to do now that I'm happy? What will I dwell upon without this sadness? I think about all night. Daniel Miller mit 4 a.m. at Charles de Gaulle Airport. So klingt also der Charles de Gaulle Flughafen um 4 Uhr morgens. Ja, man kann sich ja so richtig gut vorstellen, wie man völlig übermüdet und fertig am Gate sitzt, den Flugzeugen beim Starten und Landen zuschaut und einfach nur darauf wartet, dass der eigene Flieger geht. Sehr schön. Wir bleiben bei sphärischen Klängen, die bei der folgenden Band irgendwie an Sigur Rós erinnern, wie ich finde. Es kann wahrscheinlich an der ja umherschwebenden Stimme im Hintergrund liegen. Kids on Holidays heißt die Band und Legolize das Stück. Darin wird übrigens nichts anderes als verschiedene Formen des Weltuntergangs bzw. Naturkatastrophen thematisiert. Hört man auch nicht alle Tage. Von globalen Katastrophen wie eben bei Kids on Holidays geht es nun zu persönlichen Katastrophen, die in der Liebe ihre Wurzeln haben. Bei Madeline Hart scheint sich nämlich alles genau um dieses Thema zu drehen. Mit einer Stimme, die ja wirklich unter die Haut geht und einem simplen Klavier erzählt sie ihre Geschichten. Eine davon heißt It Doesn't Snow Here. It doesn't snow here, but there's ice hanging from the limbs of the trees, and they're threading snow here, but it's cold as fuck. When the wind is howling and full, why does it blow my solid self hollow? How can I follow you when I told you to go? Madeline Hart, eine Australierin aus Melbourne, die zurzeit in London lebt, produziert übrigens von Robin Gray, der hier ebenfalls schon des Öfteren erwähnt wurde, ob als Solokünstler oder Teil der Band Blue Swerver. Nun also auch als Produzent tätig. Der eben gehörte Song ist auf einer von zwei frei erhältlichen EPs von Madeline Hart. LAA heißt die aktuelle und finden könnt ihr die bei uns im Blog, und zwar auf bytefm/blog. So. Jetzt ist aber mal endgültig Schluss mit Melancholie, zumindest musikalisch, denn weiter geht's mit Dan Brike, der sehr beschwingte Popmusik macht. Inhaltlich sieht es da jedoch schon wieder ein bisschen anders aus, denn in dem folgenden Song lässt er sich über seine schlechte finanzielle Situation aus. Das Resultat, er muss in den Discount Store, denn das Geld sitzt ziemlich knapp bei ihm. Die Wirtschaftskrise wird nun also auch vertont. Bitteschön. Can't afford what I used to afford. I'm going to the discount store. Yeah, I'm going to the discount store. I'm going to the discount store. Yeah, I'm going to the discount store. I'm going to the discount store. Yeah, I'm going to the discount store. I'm going to the discount store. Yeah, I'm going to the discount store. I'm going to the discount store. Yeah, I'm going to the discount store. Discount Store von Dan Breik. So schlimm scheint er den Discount Store aber gar nicht zu finden, wenn man ihm so zuhört. Könnte man auch schon wieder denken, dass das ein Song zur Finanzkrise ist, beziehungsweise zur Wirtschaftskrise. Und ich finde ja, mit so einem Thema sollte man eine Sendung einfach nicht beenden. Deshalb schließen wir Frequency mit einem Song, der zum Feiern und Tanzen einlädt. Und damit dieses Gefühl auch noch besser transportiert wird, gibt's nun eine Live-Version. Und zwar von The Chop Shop, von dem neuseeländischen Trio Module. Und mit diesem Song verabschiede ich mich. Alle Songs und Infolinks zur Sendung findet ihr im Netz unter byte.fm/blog. Also runterladen nicht vergessen. In diesem Sinne, tschüss und bis bald, sagt Christian Grasse. It's an absolute pleasure to be playing for you tonight. Just a reminder, we are recording live, so please be as noisy as you f***. We'll be right back. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much.